وقتي از چوچک بوم تقریبا عمری من 10 ساله بون بافی می دگو مر مکتب دگو لمال دی خورا یاردم که از نه یعنی از نه چون مکتب Als sie klein war, ungefähr 10 Jahre alt, hatte ihr Vater gesagt, sie soll nicht zur Schule gehen, es nützt ihr nichts. Wenn sie was lernen muss, dann ist es halt die Sachen zu Hause. Aber Schule und so soll sie halt nichts lernen. Und also wachte Bumbi Soligi, Azawija, hatten als Hostum Azawija, Bilal, in Verheiratet. Als sie 20 Jahre alt war, wurde sie an meinen Vater Bilal verheiratet. Und ja. Oh, ich habe 5 Kinder. Ja, ich komme aus Syrien. Das Erste, woran ich jetzt gerade denke, ist, als ich 2 Jahre alt war. Ich glaube, das war in der Türkei, glaube ich. Ich weiß es nicht mehr genau. Da waren wir auf der Dachterrasse und wir waren oben spielen und so mit meinem Bruder. Ich weiß nicht, ob meine Schwester auch dabei war. Nur mein Bruder war dabei. Und dann bin ich halt vom Dach runtergefallen. Aber da mein Körper sozusagen, würde ich mal sagen, meine Knochen noch so weich waren und so, habe ich mir nichts zum Glück gebrochen. Also ab und zu hatte ich schon das Gedanke, wie ist es möglich, dass ich noch da bin oder ist es ein Traum, dass ich noch lebe oder so. Aber Amri, man da soll sie da wo sie ist da, chorda soll wohn, Kurs wackeren, huschke manchmal Master zu, Mathema zu, gute Jahre als Nacho. Als sie ungefähr 14, 15 Jahre alt war, als sie eigentlich zur Schule gehen sollte, haben die halt sowas wie einen Kurs gemacht, aber halt nur für unsere Sprache und so. Also es war nicht wie diese normalen Schulen. Und da durften halt letztendlich Frauen und Mädchen hin. Also da ist dann meine Tante, also ihre große Schwester und ihre Tante gegangen. Und dann haben die gesagt, komm du auch. Aber meine Mutter hat gesagt, nein, ich möchte auf eine richtige Schule gehen. Und dann ist sie halt auf gar keine Schule gegangen. Einmal Durchkurs, ich habe gemacht in Frankfurt. Ja, von der Grundschule habe ich viele Erinnerungen, aber von der ersten Klasse waren die meisten Erinnerungen nicht so schön. Also ich wurde von vielen Kindern nicht akzeptiert, da ich aus einem sozusagen Land komme, was kein richtiges Land ist. Und ich viel anders aussah als die anderen. Also die meisten in meiner Klasse waren blond und so. Wir hatten auch einige Türken und so da, aber ich war die einzige Kurde in der Klasse. Und viele haben gesagt, ja, das ist kein Land. Und da es eine Zeit gab, wo es Krieg zwischen Türkei und Kurdistan gab, haben die Türken aus meiner Klasse immer behauptet, dass ich versuche, denen alles zu stehlen, weil viele sagen, dass die Kurden versuchen, das Land von den Türken zu stehlen. وقت از بازار کیبر کوگانی بو وقت حرب چی بو ام بری ورنت آلمانیا ام 4 ساعت لهندر بون وقت ما قاپی کلید کرو قرشین داویتن پولیسای از وهنگ یا حامل بون با بکیم چومر Bevor wir nach Kobane gezogen sind, war meine Mutter schwanger mit meiner Schwester, die etwas älter ist als ich. Und da war halt auch zwar Krieg, aber da ging es halt nicht um 2 verschiedene Länder, sondern nur um Syrien. Und wir mussten uns halt selber in unserem Haus einsperren. Ungefähr 4 Stunden mussten wir uns immer einsperren. Da wurde es halt die ganze Zeit geschossen und so weiter. Und das Kind von meiner Mutter ist dann gestorben im Bauch. Also von der Grundschule habe ich ihr selten davon erzählt, dass ich in der Schule so behandelt wurde, weil ich wollte halt nicht, dass es Probleme gibt, da wir noch nicht so lange in Deutschland waren. Aber da war es halt viel schlimmer hier in der 5. Klasse. Da wurden meine Taschen in den Müll geschmissen. Da haben meine Jacke wurde immer in den Müll geschmissen. Manchmal haben einige Älteren so in der 8. oder 9. Klasse versucht, mich sogar in den Müll zu schmeißen. Und dann habe ich gesagt, okay, ich erzähle es meinen Eltern, weil das sind meine Eltern und ich möchte halt nicht, dass sowas immer wieder mir passiert. Und dann öfters kommen halt einige, meistens eher mehr Mädchen und nicht so Jungs aus meiner Klasse zu mir. Also eher mehr öfters wollen die gar nicht darüber reden, aber ich versuche sie halt darüber zu reden, weil wenn die mit niemandem darüber reden, wird man das Problem halt nie los. Und öfters bin ich halt die Person, die versucht immer die Probleme zu lösen und der Person immer gerne zuhört. Aber ansonsten, die restlichen aus unserer Klasse, die denken halt, es wäre uncool, mit jemandem über deren Probleme zu reden oder vor jemandem zu weinen oder zeigen, dass man ein Problem hat. Deswegen zeigen sie eigentlich das niemanden oder